Der zweite Grund, warum diese Kompromisshaltung grundfalsch ist, liegt darin, den Streit unter falschen Voraussetzungen und falschen Annahmen zu führen. Roland Bader sprach in diesem Zusammenhang vom Denken in falschen Systemen. Wenn die Grundannahmen und die Begriffsdefinitionen eines Denksystems korrumpiert sind, so können aus ihnen mit noch so viel Logik keine korrekten Schlüsse gezogen werden. Weil wir mit diesen falschen Systemen aufgewachsen sind, fällt es den meisten von uns unendlich schwer, ihren sicher geglaubten Grund zu verlassen und sich auf die darunter liegende Ebene der Realität zu begeben. Dort ist der Grund zwar fester, aber er ist unbekannt. Und es ist das Unbekannte, das uns mit einem intellektuellen Unwohlsein ängstigt. Auf dem Humus der Wieselworte, falschen Systeme und der intellektuellen Trägheit gedeihen dann die Phrasen, die sich mit dem Anspruch unfehlbarer Wahrheiten brandzeichengleich in die Gehirne der Menschen drängeln. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich hier einige auflisten und Ihnen, meinen Zuhörern, helfen, durch das Labyrinth der gedanklichen Verführung zu finden, das von diesen Wieselworten und Phrasen kunstvoll aufgebaut wird. Hier nun meine Auswahl der 25 dreistesten Unwahrheiten und Legenden über die Marktwirtschaft. Wenn Sie, verehrte Zuhörer, sich an Diskussionen, Talkshows, Zeitungsartikel und ganz allgemein die veröffentlichte Meinung in unserem Land erinnern, so möchte ich wetten, dass jeder von Ihnen jede dieser Legenden und noch viele andere schon dutzende Male zu hören bekommen hat. Aber es sind nur Phrasen, die entweder aus der Weigerung entspringen, eine ordentliche ökonomische Analyse des aufgeworfenen Sachverhalts oder Problems durchzuführen, oder die wieder besseres Wissen von den Protagonisten des Sozialismus vorgetragen werden, um die freiheitliche Ordnung zu desavouieren, die ihre Machtergreifung mit dem eigentlichen Ziel der Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen im Wege steht. Es macht daher Sinn, sich einmal der Übung zu unterziehen, die in diesen Legenden wohnenden Unwahrheiten zu enthüllen, aufzuzeigen, dass jeder einzelne davon auf ökonomischer Ignoranz oder Böswilligkeit beruht. Fangen wir also an. Legende Nummer 1. Die Marktwirtschaft entfremdet den Menschen von sich selbst. Diese Behauptung hat ihre Wurzeln im Entfremdungsargument von Karl Marx, welches die Abhängigkeit des Arbeiters vom Lohnsystem des Arbeitgebers als Prozess der Entfremdung darzustellen versucht. Der Arbeiter produziert demnach die Produkte nicht mehr für sich selbst, sondern für einen anderen. Er hat kein Eigentum an dem, was er produziert. Dadurch tritt eine Entfremdung von seinem Produkt ein. Er verrichtet die Arbeit deshalb auch nicht mehr zu seiner eigenen Befriedigung, entfremdet sich also von seiner ausgeübten Tätigkeit, da seine Tätigkeit selbst zur Ware wird. Da sich der Mensch wesentlich auch über das definiert, was er als Tagwerk leistet, entfremdet er sich also auf diese Weise von sich selbst. Das Absurde an dieser erstmal einleuchtend klingenden Theorie eines kapitalistischen Raubs unserer Seele ist, dass dieses Entfremdungsargument wesentliche Dinge ausblendet.